Drittes Kapitel: Das Kaiserreich der Deutschen, seine Größe und sein Verfall. Erstens: Die Reichsgründung unter den Sachsenherrschern. Untertitel: Die Ludolfinger und das neu erstandene Sachsen. Die Herzogspolitik des neuen Königs. Entstehen der sächsischen Burgen und des neuen Heerbanns. Slawenkämpfe. Austreibung der Magyaren. Otto der Große. Die großen Aufstände der Herzöge, das ottonische System, die Schlacht auf dem Lechfelde, Besiegung der Nordslawen, Kaiserkrönung und Italienpolitik, neuer Römerzug, Theophano, der letzte Reichstag des Löwen, Otto der Zweite und Heinrich der Zänker, Züchtigung der Franzosen, nach Unteritalien, der Zusammenbruch von Cotrone, Großer Reichstag in Verona, Ottos Erkrankung und schneller Tod, Krönung des Söhnleins in Aachen, die Regentschaft der Kaiserinnen, der schwärmerische Kaiser, wieder ein früher Tod, Heinrich der Zweite, die Polenkriege, Eingreifen in Italien, der Kaiser im Banne der Cluniazenser und sein Gegensatz zur deutschen Kirche, Vorbereitung der Erwerbung von Burgund. Nach seiner Unterwerfung durch Karl den Großen hat das vergewaltigte Sachsenland eine Zeit wie betäubt am Boden gelegen. Dann beginnt es sich wieder kraftvoll zu regen, mit dem Reich und der neuen Lehre versöhnt. Im 10. Jahrhundert aber tritt es aus seiner langen Ruhe auf einmal als Vorkämpfer heraus und übernimmt mit seiner unverbrauchten bodenständigen Kraft die Führung des durch inneren Zwist aufgelockerten, durch die Einfälle der Magyaren fast vernichteten Reiches. Der fränkische Stamm war erschöpft. Die Übersendung der Insignien an den Sachsen wirkt wie ein Symbol der neuen Zeit. In Fritzlar wählen die fränkischen und sächsischen Großen den Sachsenherzog Heinrich 919 bis 936 zum König. Dieser erste Heinrich wird gelegentlich auch der Vogler genannt, weil ihn der Überlieferung nach der Überbringer der Insignien am Vogelherd angetroffen hat. Die anderen Stämme bleiben fern, ein Gradmesser für den Verfall des Reiches. Das neue Herrschergeschlecht der Ludolfinger gehört dem Stamm der Engern an, ursprünglich um Dortmund und an der Lippe, später vor allem um dem Harz herum bis zur Goldenen Aue reich begütert, bei weitem das mächtigste unter den Geschlechtern des Geburtsadels, über den Sachsen damals als einziges deutsches Land noch verfügt. Eine Tochter des Stammvaters Ludolf, Liutgardis, ist die ehrgeizige Gattin Ludwigs des Jüngeren. Ihr Bruder Otto der Erlauchte erhält von Arnulf reichen Besitz und die Herzogswürde in Thüringen. Er hat 911 die Krone nur wegen seines hohen Alters abgelehnt. Heinrich versucht nicht mehr, wie Konrad I. es tat, die Stammesherzogtümer zu zerschlagen und sie durch Reichsbeamte regieren zu lassen. Selber der mächtigste aller Stammesherzöge kennt er Denkart, Ansprüche und Macht der Herzöge. Er will keinen neuen Kampf, bei dem er nur die Kirche als Bundesgenossen hätte, der aber das Reich mit der Vernichtung bedrohen kann. Er bescheidet sich. Er will nur die Anerkennung als König. Er begnügt sich mit dem Recht, die Bischöfe einzusetzen. Den Bayern lässt er sogar die Macht über die Kirche. Überall aber stellt er das Königsgut wieder her. Auch dieses Wenige kann er nur erlangen, indem er in Schwaben, Bayern und Lothringen erst mit Heeresmacht auftritt. Kennzeichnend für seine staatsmännische Klugheit und Verhandlungsgabe aber ist, dass er es schließlich ohne Blutvergießen erreicht. Die Herzöge unterwerfen sich. 919 der Schwabe, 921 der Bayer, erst 925 der Lothringer. Ein erneuertes Reich, wenn auch locker gefügt, so doch der Anarchie der letzten 20 Jahre entrissen, allerdings noch im Wesentlichen Sache der Sachsen, steht vor uns. Aber König und Volksstamm bieten die Gewähr neuen Aufstiegs. Schnell genug kommt eine Gelegenheit. Die hurtigen magyarischen Räuber erscheinen in dem entlegenen Sachsen genauso wie in dem gleichfalls entlegenen Südfrankreich und Süditalien. Im Jahre 924 sind sie wieder im Norden, während andere Horden Italien plündern. Heinrich besteht den Sturm in seiner Burg Werla. ging die Freilassung eines gefangenen ungarischen Führers und das Versprechen des Tributes erlangt er einen 9-jährigen Waffenstillstand. Er macht nun Erfüllungspolitik, aber eine andere als Herr Josef Wirth und seine Nachfolger in Deutschland der Weimarer Republik. Er zahlt, solange er die Ruhe braucht, das Losschlagen vorzubereiten. Unterdessen aber arbeitet er fieberhaft, um sein Volk für die Abschüttelung des Jochs aufzurüsten. Es gilt, das Land gegen künftige Einfälle zu schirmen. Heinrich gründet Burgen um den Harz herum und gegen die Elbe und Saale hin, Verteidigungsplätze gegen die Magyaren, Ausfallplätze für den Slawenkrieg, die alte Kriegsschule des sächsischen Adels. Der König befiehlt jeden 9. seiner ländlichen Dienstmannen in diese Burgen, die anderen haben mit dem 3. Teil ihres geernteten Getreides die Burgen zu versorgen, damit sie beim Einfall der Ungarn eine Zufluchtsstätte der Bevölkerung von weit und breit sein können. So entstehen die Burgen und Umwallungen von Quedlinburg, Duderstadt, Nordhausen, von Pölde, Grona, Goslar, von Merseburg, überall an militärisch bedeutsamen Plätzen. Sie sind die Wiege von Städten, denn bald siedeln sich innerhalb oder in der Nähe der Ummauerung Marktung und Kirche, Gericht und Kloster, Handwerker und Kaufleute an. Aber nicht Verteidigung allein. Wenn die Magyaren wiederkommen, sollen sie eine andere sächsische Reiterei zu verspüren bekommen als früher. Der König schult den Heerbann ein, ihnen das Wiederkehren gründlich zu verleiden. Durch Landgabe wird die Zahl der Reiter vermehrt. Diese werden nun in beweglicheren, aber geschlossenen Gliedern fechten, um den feindlichen Massen in wuchtigen Stößen begegnen zu können und nicht mehr ihren Manövern zu unterliegen.